Well, there was this kind of very clean message coming from the government that they want a cultural practice which should be local and national. Also die Regierung hat eigentlich eine ganz klare Order erteilt. Sie möchte nur noch lokale und nationale Kultur. Und in dem Bereich, in dem ich arbeite, in den bildenden Künsten, da ist die Repression vielleicht noch nicht ganz so stark wie beispielsweise im Theaterbereich, weil die Theater werden ganz klar vom Staat finanziert. Und da kam es zu einer sehr schockierenden Entscheidung vom obersten Theaterrat, dass auf türkischen Bühnen nur noch nationale Stücke aufgeführt werden dürfen, also keine Stücke ausländischer Autoren mehr. Und das ist nicht nur unerhört, das ist sogar skandalös und sagt sehr viel darüber aus, wie die Regierung Kultur definiert und wie isolationistisch sie letztendlich auch Kultur definiert. Absolutely scandalous and it gives also a kind of clue about the vision of the government and how isolationist their cultural policies are.